Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, zum Podcast Letzte Reihe Parkett. In ihrer neuen Folge besprechen Dominik und Yves kurz ihre zuletzt gesehenen Filme, tauchen wie üblich in die deutsche Synchrondatei ab, thematisieren detailreich ihre filmischen Hausaufgaben und schließen die Folge mit ihrer Rubrik Nice oder Scheiß treffend ab. Vorhang auf für Whiplash, dem intensiven Spielfilmdebüt von Damien Chazelle, in dem ein angehender Schlagzeuger in eine enorm toxische Beziehung zu seinem Lehrmeister gerät. Wir haben für Sie mit reserviert, also nehmen Sie Platz, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die letzte Reihe Parkett. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, zum Podcast Letzte Reihe Parkett. Ich grüße Sie alle und ich grüße dich, Dominik. Sanfte Grüße. Sanfte Grüße, Yves. Was sind denn heute deine Extreme? Die sind sehr positiv, glaube ich. Extreme denn, positive Sachen. Ja, denn wir treffen uns halt wieder, um aufzunehmen. Ja. Unsere Folge 007 und wir haben tatsächlich was Kleines Bond-mäßiges mitgebracht, aber dazu später mehr. Im Vorfeld vielen Dank an Georg wieder mal fürs Einsprechen unseres Intros. Wir freuen uns immer sehr und warten beständig darauf, uns endlich mal auf ein Bier zu treffen. Der Yves, der ist richtig lieb geworden, sage ich euch. Ich bin richtig lieb. Immer. Das ist voll krass. Gut. Immer schon. Dann würde ich jetzt gerne wissen, was der liebe Yves zuletzt gesehen hat. Was ich zuletzt gesehen habe, ich musste, weil ich leider ein bisschen schlampig war in letzter Zeit mit Letterboxd, musste ich mein Gedächtnis auch ein bisschen bemühen. Ich hatte nämlich nicht alles eingetragen. Was ich aber auf jeden Fall gesehen habe, und zwar, da warst du leider nicht dabei, Uni-Kino, Uni Erfurt, gab es die Dokumentation Female Pleasure. Oh. Weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ich habe nicht mal von der Veranstaltung was mitbekommen. Aha. So einer bist du also. Ja, so einer. Es ist eine Dokumentation, in der es um weibliche Lust geht und wie diese in verschiedenen kulturellen Regionen, eigentlich in allen kulturellen Regionen auf der Welt, unterschiedlich stark eingeschnitten, eingebremst, unterdrückt wird. Oh. Da kommen zu, jeder Region, aber zu den verschiedenen Regionen kommt jeweils eine weibliche Stimme, die da halt von sich und ihrer Lust oder halt Nichtlust erzählt und wie sie damit aufgewachsen ist und wie sie damit umgeht. Falls man an der Thematik interessiert ist, soweit man daran interessiert sein kann, wo kann man das schauen? Hast du das vielleicht erfahren? Oh, das weiß ich nicht. Guck mal kurz, während ich meinen nächsten kurz vortrage, parallel auf Just Watched. Ach, das kann ich doch machen. Oder erzähl du ruhig weiter, ich guck mal auf Just Watched. Dann habe ich gesehen, von der Nacht vom 30. auf den 1. Dezember, Rudolf, diesen Trickfilm da. Da geht es um das kleine Rentier Rudolf, was halt gehänselt wird und dann aber im Moment größter Not für den Weihnachtsmann halt einspringt und den Schlitten durch den Nebel und das schlechte Wetter zieht und leitet. Ja, war ganz niedlich, wird sehr viel gesungen, ist ganz witzig gemacht. Ich habe erfahren, dass es dann auch einen zweiten Teil gibt, der dann computeranimiert ist und sehr scheiße aussehen soll. Okay, okay. Den kenne ich aber. Also wie gesagt, ich habe jetzt Rudolf selber auch zum ersten Mal gesehen. War aber ganz lustig eigentlich. Dann habe ich gesehen The Menu, der jetzt nachträglich ist, glaube ich, in der zweiten oder dritten Spielwoche kam der erst zu uns. Ja. In die Seele. Und heilige Scheiße, zum Glück. Du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Doch, ich habe ihn gesehen. Doch. Ja. Okay. Und ich habe gesehen, du hast dem Film 5 Sterne gegeben auf Letterboxd. Ja, der hat mich komplett weggehauen. Also ich war richtig begeistert, weil ich das auch gar nicht erwartet habe. Sehr, sehr schön fand ich ihn auch. Ein Kammerspiel holt mich fast immer ab. Deswegen auch hier. Besonders die witzigste Stelle war vielleicht auch für dich als, wir wollen nicht zu viel verraten, ein Koch auch kurz gebeten wird, vielleicht selbst mal was zum Besten zu bringen. Zum besten. Ja, ja. Das war sehr gut. So ja. Da musste ich auch wirklich laut auflachen im Kinosaal. Aber es hat mir, glaube ich, jeder gesagt, dass der Film auch ein paar Tage später dann noch. Ja, ich konnte auch noch nicht so Worte finden. Wollte das auch eher hier so im Podcast machen. Bin mich jetzt natürlich nicht zu sehr an den zuletzt gesehenen Sachen an. Bei jedem Film so gegeben. Ganz klare Empfehlung. Also klare Empfehlung. Kann man auf jeden Fall schauen. Und wie gesagt, gestern habe ich dann noch Violent Night in der OV geschaut. Unser netter Kollege René, der den Podcast leider nicht hört, hat ihn vorher schon geschaut und nur lobende Worte gefunden. Da bin ich ein bisschen kritisch, gerade bei ihm. Er hat ihn halt wirklich geliebt, diesen aber Film. Aber war sehr, sehr lustig. Ja, ja. Ja. Ach, echt. Aber kann ich tatsächlich nachvollziehen. Der war schon sehr, sehr amüsant, sehr lustig, gut gemacht. Also kann ich mich freuen auf heute Abend. 20 Uhr gehe ich rein in die deutsche Vorstellung. Ja. Und bin da gespannt, was auf mich wartet. So, was hast du noch geschaut? Ich habe auf Netflix noch Die Schwimmerinnen geschaut. Dieser Film über die zwei. Ah, ja. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wo kamen die doch nochmal her? Iran? Ich glaube, es Syrien? Syrien. Die Thematik ist eben halt, dass Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland kommen, haben die Chance, sind sogar olympiareif. Eine von den zwei Schwestern will gerade ihre Bestzeit schwimmen, als eine Bombe auch in das betreffende Schwimmbad einschlägt. Und da ist man dann schon wirklich sehr, sehr nah dran. Also immersiv ist der Film definitiv. Dann sieht man, wie sie über den Ozean nach Europa kommen, die lange Reise. Da hat der Film wirklich krass seine Stärken. Und dann am hinten raus kommt dann noch so ein bisschen, ach so, ja, stimmt, ihr wolltet ja noch Olympia, hier habt ihr da noch die Chance. Und da wird das alles ein kleines bisschen dann auch noch schön auserzählt. Das ist ein bisschen Happy End-mäßig. Happy End-mäßig. Nun ja, was ich im Streaming-Bereich noch gesehen hatte, der war übrigens auf Netflix, Die Schwimmerinnen, war das Guardians of the Galaxy Holiday Special mit Special Guest Kevin Bacon. Bist nicht so der Marvel- Typ oder so tief drin, dass du das mit freudiger Erwartung? Nein. Okay, nee, ich fand's sehr schön. Aber ich habe von verschiedenen Stimmen gehört, die Marvel-Fans sind. Das ist wohl unterhaltsam. Fand ich auf jeden Fall. Aber gut, dann brauche ich es dir oder vielleicht den Gästen gar nicht zu empfehlen, weil wer Marvel-Fan ist, der guckt's. Wer nicht, der nicht. Da gibt's nur diese zwei Lager quasi. Ja, das glaube ich auch. Dracula, die Serie auf Netflix, habe ich auch nochmal wiederholt mit meinem Kumpel Jakob, der auch vergangene Woche bei mir zu Besuch war, einen Tag. Und ich wollte ihm einfach unbedingt nochmal zeigen, von den Machern von Sherlock, die Serie Dracula, Miniserie auf Netflix, 3 Folgen, richtig gut, Spielfilmlänge. Sehr, sehr gut. Wirklich sehr, und sehr von gut. Den Machern ist eben halt auch Inside Man, wo ich letzte oder vorletzte Folge mal drüber gesprochen hatte. Genau. The Menu und das war's fast. Dann habe ich noch unsere 2 Hauptfilme geguckt. Also war natürlich eine Überleitung auf Glass Onion, auf einen der Hausaufgabenfilme, die sich Yves und ich angucken wollten. Lief im Kino, haben wir auch geguckt. Du hast eine OV geguckt, ich habe mal auf Deutsch geguckt. Aber wir hatten eigentlich vor und waren beide der Meinung, dass der bis zur heutigen Aufnahme auch nochmal auf Netflix startet. Ja. Da haben wir uns aber ein bisschen getäuscht, ne? Waren wir beide irgendwie auf dem Holzweg unterwegs. Denn auf Netflix kommt der Film tatsächlich erst am 23. Dezember raus. Ja, also für euch jetzt in einer Woche. Und dementsprechend, also ich habe den geschaut, auf Englisch, im Kino halt ohne Untertitel und mit den Akzenten etc. war es für mich persönlich ein bisschen schwieriger, auch mit der Handlung dann, dem ganzen folgen zu können, 100%. Deswegen hatte ich mich darauf verlassen, dass ich den mir nochmal in Ruhe zu Hause mit englischen Untertiteln dazu anschauen kann. Schade. Schade. Wir können trotzdem eine kurze Meinung dazu geben, weil es gehört ja sozusagen mit zu einem der letzten Filme, die wir geguckt haben. Genau, das machen wir jetzt auch. Aber wir haben uns darauf geeinigt, wir beiden, dass wir im neuen Jahr nochmal detaillierter darauf eingehen. In der nächsten Folge, die rauskommt, machen wir, also am 30. Dezember Veröffentlichung, Das wird unsere erste Folge mit Gastrednerin sein, Katharina Metzehe, wurde schon angekündigt, jetzt haben wir einen Termin. Und das wird eine Art Special-Folge, in der wir quasi das Kinojahr Revue passieren lassen, auf einzelne Filme eingehen, auf vielleicht Box-Office-Zahlen, die es bei uns im Kino so lief, und einen kleinen Ausblick geben werden, was wir vom nächsten Jahr so erwarten oder was kommen wird. Genau. Und die Folge, die dann im nächsten Jahr tatsächlich erst wieder zu den echten Folgen dazugehört, kommt dann am, ich muss nochmal ganz kurz gucken, am 13. Genau. Am 13. sprechen wir also nochmal über Glass Onion und können jetzt auch schon verraten, dass wir da dann auch über Persepolis sprechen. Genau. Das war ein Wunschfilm von unserem Introsprecher Georg und da möchten wir natürlich sehr gern drauf eingehen, weil er sich ja auch aktiv jede Folge den Podcast einbringt. Ich freue mich sehr auf die Special-Folge am 30. Und wer könnte besser das Kinojahr zusammenfassen als drei KinomitarbeiterInnen? Ja. Die alle dabei waren. Wir waren einfach alle dabei. Sehr, sehr gut. Genau. Ja, ich bin da auch dabei. Ich bin auch dabei. In Ordnung. Glass Onion kommt dann also auch nochmal später. Ich will nur jetzt schon mal sagen, dass er mir besser gefallen hat als der erste Teil. Ich fand den grandios. Es ging mir auch so, während und kurz nachdem ich geschaut habe, muss ich sagen, ja, ich war beeindruckt. Sowohl optisch als auch von der Handlung her hat er mich voll überzeugt. Fand ihn sehr, sehr gut. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich den ersten Film auch dann geschaut habe, als er rauskam. Und ach, du hast halt den nicht nochmal, bevor du ins Kino bist, nochmal geschaut, weil das habe ich natürlich gemacht. Ich hatte einen ganz guten Direktvergleich. Ja, und also der hat mir auch schon sehr gut gefallen. Ist der alt geworden? Kein Wunder, warum er nicht mehr 007 ist. Du wolltest uns noch eine kleine Information geben. 007 in der Folge 007. Genau, es ist die 7. Folge. Wir haben leider nur kurz Daniel Craig mit am Start gerade. Dominik, du hast mir vorhin rausgesucht, wer aktuell als potenziellster Nachfolger von Daniel Craig gehandelt wird, als Bond. Fast schon fest. Es wird immer härter. Das ist nämlich Aaron Taylor Johnson, meinst du sicherlich. Johnson, genau. Den wir alle aus Kick-Ass 1 und 2 kennen, natürlich. Oder zuletzt gesehen in Bullet Train. Bullet Train auch dabei. Wenn wir übrigens gerade ganz kurz in der Mini-Rubrik Film-News sind, die wir bei uns im Podcast so noch nie hatten, kann man ja mal drüber nachdenken. Ich freue mich sehr auf, heute ist der 7.12. Ich freue mich sehr auf den 9.12. Also wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge hört, könnt ihr sofort das gucken, worauf ich mich jetzt sehr freue. Und zwar Guillermo del Toros Pinocchio. Ach, das kommt ja endlich raus, ja. Erste Stimmen sagen schon ganz, ganz fantastisch. Mhm. Auch Pinocchio diesmal in ein ganz anderes Setting gepackt. Dazu dann aber auch gerne mal mehr im neuen Jahr oder vielleicht am 30. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch letzte Filme besprechen. Gut, dann können wir sehr gerne zum Hauptfilm kommen, der ein fantastischer Film ist, dem ein Kurzfilm vorangeht mit demselben Namen. Whiplash. Genau. Möchtest du kurz die ersten 25 Minuten? Mach du das ruhig mal. Mach ich das, okay. Und dann gehe ich wieder ein bisschen auf Regie und Drehbuch und so weiter und so ein. Erstmal entschuldige ich mich, ich bin immer noch erkältet oder wieder. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Ich habe das ein bisschen verschleppt. Mittlerweile nehme ich Medikamente. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Also der Film dreht sich, dreht sich um einen jungen Mann, der Schlagzeuger ist und an einem hoch angesehenen Institut, Musikinstitut, das Schäfer, mitmacht. Und er wird von dem Star-Dirigenten, sag ich jetzt mal, quasi entdeckt und in die Hauptband sozusagen reingeholt, die sehr bekannt landesweit ist und auch Preise gewonnen hat, etc. Also großes Prestige versprüht. Ja. Genau, und bereits in den ersten Minuten wird so sozusagen diese Konfliktbeziehung zwischen den beiden sehr deutlich, denn der junge Mann, genannt Andrew, ist halt ein sehr williger Schüler, sag ich mal. Also der übt viel, der will besser werden, hat seine Vorbilder, ja, denen er nacheifert. Und ist, der hat Ehrgeiz, der Kerl. Der hat sehr, sehr viel Ehrgeiz. Und der Lehrer Fletcher, gespielt von J.K. Simmons, Andrew gespielt von Miles Teller, J.K. Simmons Figur, ist absoluter Perfektionist. Mit sehr, sehr fragwürdigen Methoden, also übergriffig, sowohl verbal als auch nicht direkt körperlich, aber schon mit körperlicher Androhung, indem er Sachen nach den Leuten wirft. Stuhl vielleicht. Ein Stuhl, das Drumset halb zertreten will und so weiter. Ja. Also die Methoden sind sehr, sehr hart, um, wie er das sagt, halt die Schüler von ihm über die Grenze hinaus zu treiben, was möglich ist oder was erwartet wird, und hin zur Perfektion, hin zu was Neuem, was das Beste, was möglich ist, herauszuholen zu aus dem den Leuten. Einen, also er möchte das ja münden lassen, die Spitze soll sein, ein Auftritt, der diesen Musiker, den er vor sich hat, irgendwann mal unvergesslich macht. Genau. Und er nennt er ausgerechnet ihm gegenüber halt dessen absolutes Vorbild an einer Stelle, um das noch klarer zu machen. Und er rechtfertigt sind, seine Methoden damit. Hätte man dieser Person dann gesagt, okay, war in Ordnung, wäre diese Person niemals so gut geworden, zu einer Ikone geworden. Ja. Ne? Genau, und wir folgen da einem kleinen Auf, vielen Ups in dieser Beziehung zwischen den beiden, die dann in mehreren sehr, sehr intensiven Szenen sehr ausdrücklich nochmal dargestellt wird und in einer fast schon ekstatischen Endszene kulminiert. Und dann ich einfach Gänsehaut gerade. Quasi zack, Ende, Credits. Und da sind so viele gute Szenen drin, der Film ist so gut geschnitten und die Kameraarbeit, während diese Bands da filmen, die dann immer von ein Musiker auf den anderen, von dem Schlagzeug auf das Becken, auf die Trommel, ich kenne mich da nicht aus und rede nur irgendwelchen Quatsch, aber die springt quasi im Takt da hin und her. Und die Schnitte und die Kamera und das ist schon sehr, sehr intensiv. Die Musik noch dazu, also der Film zieht einen richtig ein. Und nimmt einen mit. Das ist genau das, was ich auch im Gefühl hatte. Dieser Film hat mich so krass reingezogen wieder. Also ich habe mir ja schon öfters geguckt, bin ja auch gelernter Schlagzeuger. Ja. Und deswegen catcht mich das nochmal ultra krass. Okay. Ja. Ich habe den einmal bis jetzt schon gesehen gehabt. Muss sagen, ich fand ihn gut. Aber da habe ich ihn vielleicht auch gar nicht so mit dem. Da habe ich ihn vielleicht einfach so geguckt, glaube ich. Ist auch schon ein bisschen länger her. Beide Male Englisch? Nee, den ersten Mal auf Deutsch. Okay, also weißt du auch. wie das alles so im Deutschen auch ein bisschen klingt. Ja, also jetzt, ich habe vorgestern Abend so die erste Dreiviertelstunde gesehen, dann war ich leider zu müde, hat es mir ein bisschen die Augen zugezogen, habe ich mich geärgert, dachte mir, okay, den musst du dann schon noch zu Ende gucken. Dann heute Morgen habe ich ihn zu Ende geschaut und ein bisschen bevor ich aufgehört hatte, weil ich nicht mehr wusste, wo ich eingeschlafen bin tatsächlich leider. Was aber nicht am Film lag tatsächlich, sondern weil ich krank war und ein bisschen erschöpft. Und natürlich wie früher in der Schule erst einen Tag vor Hausaufgabenabgabe dann schnell noch den Film gucken. Vor der Schule noch schnell zu Ende gucken. Das ärgert mich so. Aber umso präsenter ist das alles auch gerade, muss ich dazu sagen. Es war schon Wahnsinn. Oder ist schon Wahnsinn. Klare Empfehlung von meiner Seite. Und auch von meiner Seite. Man hört also, wir sind beide krass begeistert. Ganz besonders J.K. Simmons' Performance in diesem Film ist beispiellos. Ja, auch von Miles Teller auch. Das auf jeden Fall. Das wird natürlich auch der Grund sein, warum Miles Teller in der Spielfilmvariante von 2014 auch ersetzt wurde. Denn Johnny Simmons war nämlich der Schlagzeuger im Kurzfilm, den man sich übrigens auf YouTube angucken kann, geht um die 20 Minuten, so ich glaube 18 Minuten geht der Kurzfilm. Und da fällt übrigens auf, Richtig geil. Ich habe mir nämlich dann die Zeit genommen, den Kurzfilm aufgemacht und Whiplash aufgemacht und habe die mal ab einer bestimmten Stelle relativ synchron mitlaufen lassen. Weil das, was im Kurzfilm passiert, ist eine ungefähr 20-minütige Stelle dann auch aus dem Film Whiplash, wo wir auch gerne etwas in den Spoiler-Talk reingehen können. Ja. Und zwar geht es nämlich da in der Szene darum, dass Miles Teller wurde gerade in die Studioband, also in die prestigeträchtige Band, reingeordert. Mhm. Man weiß aber nicht, warum, weil bis hierher sah es nämlich eher so aus, als ob Miles Teller nicht der beste Schlagzeuger ist, den das Ensemble zu bieten hat, aus dem er rekrutiert wurde, sage ich. Da war er nämlich auch nur zweiter Schlagzeuger. Und ganz überraschend wird er dann da reingeholt. Setzt sich dahin, achtet darauf, sieht auch erstmal, wie unfassbar präzise und diszipliniert alle in diesem Raum sind. Exakt 5 Sekunden bevor J.K. Simmons reinkommt, sind alle mit ihren Aufwärmübungen vorbei. Er kommt auch exakt zur vollen Stunde rein. J.K. Simmons, richtig gut. Dann kommt da so ein bisschen so, alles ist wunderbar. Guck mal, wir haben heute jemanden Neuen. Dann spielen die alle. Miles Teller denkt sich, alles ist cool. Und dann auf einmal kommt so diese Situation, dass J.K. Simmons hört, dass irgendwer schief spielt. Mhm. Hier ist doch jemand, der schief spielt, oder? Okay, du kannst dich jetzt zu erkennen geben, ansonsten finde ich dich heraus. Mhm. Niemand sagt was, J.K. Simmons findet genau heraus, wer es ist. Und auch wenn der Schauspieler von Andrew Newman, ausgewechselt wurde, wurde es die Person, die den falschen Ton angeblich gespielt hat, nicht. Es ist also der gleiche Schauspieler geblieben. Spielt seine Rolle auch gut, wird komplett zur Sau gemacht. Ja. Und das ist dann das erste Mal, dass der Film, dass man sich denkt, okay, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich kann hier nicht mehr Stopp drücken und kann vor allen Dingen nicht einschlafen. Also hier. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ja, hier kommt zum ersten Mal wirklich diese verletzende Methodik von ihm zum Tragen. Hier geht es ja richtig los. Vorher, wollte ich gerade nicht unterbrechen, aber vorher ist es ja schon so eine indirekte Art, denn Fletcher hat Andrew 3 Stunden zu früh bestellt. Der wacht morgens auf, sieht die Uhrzeit, ach du Scheiße, ich hab verschlafen. Er rennt dann dorthin in den Aufnahmeraum und ist plötzlich aber der Einzige da. Guckt auf die Uhr, guckt dann draußen, um 6 bestellt, um 9 geht's los. Der ist natürlich dann sehr müde und dann ist das Interessante, wie die Leute halt alle reinkommen. Alle frisch, reden kurz miteinander, sind aufgeweckt, sind bisschen chatting. Genau, sind halt voll dabei, von der Konzentration her, wie sie sich dann. Und er halt übermüdet, hat sich ein bisschen warm gemacht, sicherlich. Und das ist ja schon die erste Spitze, die er da gibt. Er verlangt den Leuten, in denen er Potenzial sieht, extra viel ab. Ja. Und da habe ich mir eine Frage zu dem Film aufgeschrieben, die ich dir gerne stellen möchte. Ob das der deine persönliche Meinung, ist das der richtige Ansatz, um das Beste aus einer Person herauszuholen mit den Sachen, die man in dem Film sieht? Nein. Und ich finde, der Film kritisiert es auch sehr deutlich. Oder die Gefahr, die dahinter steckt in dieser Beziehung. Ich weiß nicht, ob wir das aufs Ende so genau eingehen wollen, aber können wir gerne machen. Also bis hierher, wer jetzt Lust auf Whiplash bekommen hat, sehr, sehr gerne mal anhören und dann einfach wieder in diesen Podcast reindiven, weil wir jetzt auch ein kleines bisschen expliziter werden. Weil das Ende, wenn wir mit dem Film reden, müssen wir über das Ende reden, weil da ja genau die Beziehung nochmal, oder das Gefährliche an dieser Beziehung, die zwischen den beiden besteht, nochmal sehr deutlich gemacht wird. Also ich finde das sehr, sehr schlecht. Es geht gar nicht. Sehr, sehr schlecht. Ja. Und er kriegt ja auch dann an sich seine Strafe, als er da rausfliegt. Aber zwar zeigt der Film auch die Bestrafung für die Art und Weise, die er da rangeht. Aber gleichzeitig heroisiert er das am Ende auch mit einem so geilen Auftritt von Miles Teller. Mhm. Und deswegen bin ich tatsächlich der Ansicht, dass es der richtige Ansatz ist, besonders in der Musik. Ja. Krass. Ich bin eigentlich ein super netter Typ, der auch nicht gerne angebrüllt wird. Da kommen auch bei mir dann so ein bisschen Pipi in die Augen, wenn ich angebrüllt werde. Mag ich einfach nicht. Mhm. Aber es ist nun mal so, wenn du ein Musiker bist, es gibt Musiker wie Sand am Meer. Und wenn du da angeschrien wirst und so richtig fertig gemacht wirst, pass auf, Terence Fletcher sieht's halt so. Motivieren, das hat er geschafft. Holt ihn da hoch. Mhm. Dann hat er dem ein bisschen Bühne gegeben und das fällt ganz besonders auch beim Kurzfilm auf. Da geht das, da ist so eine Szene bei 12 Minuten, exakt 12 Minuten, da mal reingucken, wo der Schlagzeuger nämlich dann auch erstmal so halbes oder ne, dreiviertel Tempo spielen darf. Mhm. Und dann so, ja, gib mir mal ein paar Filz. Und dann so, und Fletcher sagt dann so, oh gut, geil, guck mal, wir haben den, den jungen Buddy Rich hier und so. Und dann gibt es diese eine Szene, exakt bei 12 Minuten, genau hingucken auf den Blick des Schlagzeugers. Mhm. Denn der Schlagzeuger fängt dann nämlich an, sich zu sicher zu fühlen. Mhm. Und das macht Miles Teller im Spielfilm dann auch, macht dann da so ein Fill-In und kann auf einmal das Tempo nicht halten, ja. Weil die Fill, ne, es bricht halt den Takt, er ist nicht genau in, im Tempo. Mhm. Und das Wort Tempo hört man ab hier fast nur noch. Not quite my tempo, sagt er. Not quite my tempo! Im Englischen. Ist richtig krass, auf jeden Fall, dann zu sehen, wie Fletcher ihn dann auf einmal ganz anders behandelt. Ja. Und zwar, ah, okay, du hast dich also zu sicher gefühlt. Jetzt breche ich dich. Mhm. Ab dem Moment wollte Terence Fletcher ihn einfach nur noch brechen. Und das ist wichtig. Das sieht jetzt nicht jeder so, aber wenn du die Person gebrochen hast, dann ist es ganz oft so, dass man erstmal wieder reflektiert und ich glaube, ich will das alles nicht mehr, ich höre auf damit. Aber der nächste große Star lässt sich wirklich von nichts und niemandem auch nur irgendwie davon abbringen, seinen Weg weiterzugehen. Und deswegen, das ist dann halt seine Art und Weise von Fletcher. Dass er damit aber bisher keinen Erfolg hatte, sagt er ja selbst in dem Film. Hm. Er hatte noch nie einen solchen Moment, wo dann das krasseste Solo der Welt, wofür man dann diesen Musiker verehrt. Also du würdest sagen, das Karriereziel, dann berühmt zu sein als Musiker. In diesem Ensemble. Ist es wert für dich, dass du gebrochen und gedemütigt wirst, ja. Ja. Obwohl wir in einer späteren Szene erfahren, dass einer seiner Schüler sich erhängt hat wegen Angstzuständen und Depressionen, der halt nicht damit klarkam. Weil das ist ja das offensichtlich das potenziellere Ende für die Person, die das erfahren. Das stimmt, aber dann sollte sich diese Person auch fragen, bin ich wirklich bereit dazu, in einer so hoch angesehenen hier Schaeffer Conservatory of Music, dass ich da wirklich hin will. Ansonsten kann ich doch auch einfach nur in irgendeiner Rockband spielen. Und was von Musikern gehalten wird, die am Ende in einer Rockband spielen, macht der Film ja hier auch aber ganz deutlich. Du kannst ja nicht die Ambitionen von Menschen in Frage stellen. So. Ja, also dann wird man halt nur mittelmäßig scheinbar bleiben. Und das ist doch okay. Aber wenn du ganz oben hin willst, kannst du keinen besseren an deiner Seite haben als Terence Fletcher. Und ich wette mit dir, das Tempo hat ganz oft hingehauen. Und da war gar kein klar, Fehler. Das ist ja, und er hat einfach, das macht er ja mit der Posaune, macht er das ja vor. Wo er dann sagt, ach übrigens, ich habe ihn jetzt rausgeschmissen, aber um es für alle klarzustellen, seine Posaune oder so, was er da hatte, war nicht verstimmt. Aber dass er mir nicht sagen konnte, dass sie nicht verstimmt war, ist das schlimmere Übel. Hat gereicht. Hat er recht. Ja. Ne? Hat er recht. Da gebe ich ihm mal recht, aber bei dem Rest halt nicht. Es war schon sehr, sehr, sehr, sehr heftig. Besonders die Szene, wo Miles Teller sich das Stück Caravan verdient hat. Und dann kommt der Schlagzeuger, der in dem früheren Ensemble, wo er drin war, ne, habe ich ja erzählt, Miles Teller war da auch ein zweiter Schlagzeuger und der Typ kam dann auch in die neue Band, wie man später erfährt, um Konkurrenz zu schaffen. Und dann sieht also man halt, wie die 3 Schlagzeuger mittlerweile alle nicht das Tempo halten können und das über... Also das war eine der intensivsten Szenen. So intensiv. Abgesehen vom Ende. Wahnsinn. Wie viele Stunden haben die denn da bitte geübt? Boah, also das muss Wahnsinn. Wahnsinn gewesen sein. Wird, glaube ich, nicht gezeigt oder gesagt? Doch, die Uhr. Doch, aber es hat um 9 angefangen und um 2 waren sie fertig. Okay. Also die haben 5 Stunden lang geübt am Schlagzeug, ein bestimmtes Tempo zu halten, und zwar 400 BPM. Und ich als Schlagzeuger kann dir sagen, fick die Wand an, das ist so unfassbar schwer. Das sind so die deftigsten Blast, Double, Triple Strokes. Das ist richtig gefährlich. Wenn man das über Stunden lang macht, sieht man ja dann auch an den Händen. Das sieht man. Und als Miles Teller sich das Stück verdient hat, indem er das richtige Tempo, was genauso klang wie alle anderen Tempos davor, geschafft hat, hat Terence Fletcher dann das Ensemble reingerufen. Und jetzt kann überhaupt erstmal die Probe beginnen. Boah, da ging es mir aber auch im Bauch rum, ey. Boah. Also wie die Szene beginnt ja damit, dass erstmal alle sagt, so ruhig kurz, lässt ein Stück spielen von der CD und sagt dann, hier, das war einer meiner Schüler, wo ich gerade erzählt habe, der sich... Das kommt davor. Aber er sagt, er hat am Morgen erfahren, er hätte einen Autounfall gehabt und wäre verstorben. Ja. Was ja gar nicht dabei entspricht, weil er scheinbar gar nicht wahrhaben will, dass er dafür zuständig ist. Wie jetzt? Warte mal. Ist mir das entgangen? Ja, scheinbar. Ich war wirklich der Meinung, okay, der ist an einem Autounfall gestorben. An welcher Stelle wird denn gesagt, dass das der Typ ist, der sich erhangen hat? Na, nachdem der bei, wo der aussagen soll, wo der von den Leuten dazu gedrängt wird, gegen Fletcher auszusagen. Und ich dachte, er sagt nur deswegen aus, weil er halt sich in einen Autounfall quasi verwickelt hat, nur um... Also nicht, er hat sich ja nicht extra darin verwickelt, sondern dass er selbst nach dem Autounfall noch dahin geht, um zu spielen, weil der Druck so groß ist. Aber nein, der hat ausgesagt. Hm. Oh, da gibt der Film natürlich jetzt doch nochmal eine ganz andere Richtung für mich. Ich dachte, das war halt einfach früher mal irgendeiner. Ja, ja, der ist da gestorben, aber nicht der, den er auf der CD da gezeigt hatte. Hm. Und dann ist er ja, erzählt er so ganz emotional und angefasst von diesem Schüler, den er da hatte. Und der ist halt leider nicht geschafft hat, berühmt zu werden und offensichtlich komplett zerbrochen ist, wie wir im Nachhinein erfahren. Okay. Und dann lässt er die ja spielen oder fängt an, spielen zu lassen, hört den ersten Fehler und rastet ja gefühlt komplett aus. Und dann geht das ja los mit diesem Battle, sage ich mal, mit diesem zwischen welcher den, Schlagzeuger den kann das Tempo spielen? Ne? Wo die Methode noch 3 Stufen härter ist, als was wir zuvor gesehen haben. Nur noch Beleidigungen, er tritt da Stühle weg oder Teile vom Drumset. So haben wir ihn bis dahin auch noch nicht gesehen. Ja. Und die Leute ja auch noch nicht. Also, wahnsinnig heftig. Und von Miles Teller, als die CD abgespielt wurde, hat man im Blick auch gesehen, du hattest noch nie jemanden, ich will's unbedingt werden. Ich will's so unbedingt werden. Und das ist die Gefahr in diesem Film. Weißt du übrigens, was wir bisher noch überhaupt gar nicht angesprochen haben? Weil es tatsächlich nicht interessant ist für den Film. Und zwar die Liebschaft, der Love Interest von Miles Teller. Ja, ja. Ist übrigens eine wahnsinnig hübsche Frau, muss ich mal so sagen. Das habe ich mir sogar so aufgeschrieben. Und zwar am Anfang geht er ja mit seinem Vater ins Kino und die Thekenbedienung findet er scheinbar ganz hübsch. Und nachdem er in die Bandgroup befördert wurde, fragt er sie nach dem Date und dann sind sie scheinbar zusammen. Er hat dann genug Selbstvertrauen. Genau, er hat das Selbstvertrauen, sie auszuführen und sie sind dann zusammen und das dauert aber gar nicht lange und wir sehen auch gar nichts mehr groß von ihr, sondern erst, als man wieder mit der Schluss macht, weil er seinen Hauptplatz als Drummer verloren hat an die Zweitbesetzung. Genau, dann trifft er sich mit ihr, also zumindest sehen wir, dass er sich mit ihr trifft und macht direkt Schluss, weil er sagt, ich habe keine Zeit mehr zu üben, das hält mich auf, die Beziehung wirkt sich negativ auf meine Karriere aus. Er lässt diese Chance... Also da wird alles untergeordnet. Ja, genau. Er lässt diese Chance auf eine tolle Frau verstreichen und dahinter stehen. Er versucht es ja dann später nochmal. Wir sehen sie also nochmal. Er ruft sie irgendwann später an, er hat das Schlagzeugspielen schon längst aufgegeben, ist gebrochen, trifft dann irgendwann in einem kleinen Club, ist ein Schild draußen, heute Special Guest Terence Fletcher, ein bisschen Free Jazz. Und Miles Teller geht rein, sieht Terence Fletcher am Klavier spielen und es kommt dann zu einem kleinen Gespräch nach dem Auftritt, obwohl Miles Teller eigentlich rausgehen will. Terence Fletcher, also J.K. Simmons, hält ihn kurz auf und spricht so, war ja eine schöne Zeit damals und ja, der eine Schlagzeuger macht nichts mehr, der studiert jetzt irgendwie Medizin, ein anderer, der hat es auch nicht geschafft. Terence Fletcher ist auch nicht mehr dort im Schaeffer-Institut und betreut jetzt einfach nur noch eine Studioband. Und hey, lustig, ich weiß nicht, wie das auffasst, aber mein Schlagzeuger ist nicht gut genug. Hättest du vielleicht Lust, weil du kennst die Stücke, willst du vielleicht kommen und spielen? Und in dem Moment denkt sich Miles Teller, okay, du weißt also nicht, dass ich dich damals verraten habe und du deswegen deinen Job los bist. Ja. Die Stelle fand ich ganz interessant, die stehen ja draußen an der Straße und in dem Moment, wo er quasi die Position angeboten bekommt, fährt die Kamera so, keine Ahnung, einen ganzen Meter nur an sein Gesicht ran, meist Tellers Gesicht. So in dem Moment so, du kannst in der Band teilnehmen. Neue Chance. Geht die Kamera plötzlich ran. Ja, neue Chance. Ihn glücklich zu machen. Weil er hat ja seitdem auch nicht wieder gespielt gehabt, seit er da selber richtig. Das Schäfer. Also geht er dann nach Hause, baut sein altes Schlagzeug auf, denkt sich so, mir juckt schon in den Fingern, ne? Ja. Hat dann auch wieder genug Selbstvertrauen, wieder das Mädel anzurufen. Übrigens ist mir der Name von ihr völlig entfallen. Und ich weiß es auch nicht. Muss dann allerdings leider feststellen, dass er zu spät kommt, denn ja, sie hat bereits gefallen. Das war so gut, ey. Ja, ich spiele da, ich hab einen Auftritt, magst du kommen? Wollen wir vielleicht irgendwie was zusammen trinken, den Abend verbringen? Das muss ich erst mit meinem Freund besprechen. Ich glaube, er steht nicht so auf Jazz. Oh, das war echt ein Schlag in die Magengrube. Aber was danach halt kommt, ist dann halt dieser Auftritt mit einem Twist. Ja. Möchtest du uns was über den Twist sagen? Mit einem Twist. Also die ganzen Musiker versammeln sich hinter der Bühne. Fletcher kommt hinzu und wirkt sehr verändert. Er ist sehr freundlich, sehr nett zu allen, sagt, ihr habt heute die Chance, hier vorzuspielen. In dem Publikum sitzen viele Leute, die euch große Karrieren ermöglichen können. Aber genauso gut kann es halt auch nach hinten losgehen. Also sie vergessen nie. Konzentriert euch. Die Leute vergessen nie. Konzentriert euch, seid gut. Es liegt in eurer Hand sozusagen. Also nichts mit Beleidigung, gar nichts. Und ich glaube, in Miles Tellers Gesicht sieht man da auch, dass er sich auch in dieser Atmosphäre relativ wohlfühlt. Ja. Die Musiker gehen alle auf die Bühne, nehmen ihre Positionen ein und in der Ansprache des Dirigenten von Fletcher sagt er plötzlich ein Stück, was Andrew gar nicht gesagt wurde, dass es gespielt wird. Denn ihm wurde ja versprochen, dass sie die gleichen Stücke spielen wie damals in der Studioband. Caravan, Whiplash. Genau. Jetzt wird plötzlich was anderes gespielt und er ist natürlich gar nicht vorbereitet, hat die Noten nicht da liegen. Die Musik beginnt. Wir spulen mal noch 10 Sekunden zurück. Ich weiß nicht, ob du den Punkt jetzt eigentlich nennen willst, aber er kommt kurz vorher, wo er nämlich dann aber zu Miles Teller ans Schlagzeug geht. Miles Teller erwartet jetzt so ein Glück, Kleiner. Das erwartet er, aber was er bekommt ist, hältst du mich eigentlich für blöd? Und Miles Teller guckt dann so unglaubwürdig, was ist jetzt los? Ich weiß genau, dass du dafür verantwortlich warst, dass ich beim Schäfer rausgeflogen bin. Und dann geht er so und lässt ihn dann da am Schlagzeug sitzen, dreht ihm den Rücken zu. Und du als Zuschauer des Films siehst dann richtig oder hast nochmal im Kopf das Zitat, ja, die Leute vergessen nie. Wenn du hier einen Fehler machst, kriegst du nie wieder eine vernünftige Stelle. Das ist also die große Rache. Das ist die Rache für den vermeintlichen Verrat an ihm. Natürlich kann Miles Teller mit dem Stück absolut nichts anfangen. Keine Noten, kein Nischt, stammelt sich da eins zurecht. Er versucht da irgendwie was mitzuspielen, wird dann aber von der Seite auch von seinen Kollegen angegangen. Was machst du denn Quatsch? Was spielst du da? Ja, und, hält das durch, aber wird dann halt auch von J.K. Simmons wieder angesprochen, nachdem es zurück war. Und was habe ich mir hier aufgeschrieben? Das Zitat. I guess you don't have it, sagt er zu ihm. Ich glaube, du hast es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch formuliert ist. Und in dem Moment steht er ja auf, geht von der Bühne, lässt sich von seinem Vater trösten, der mit dem Publikum saß, alles miterlebt hat. Und dann packt ihn aber so der Ehrgeiz, dass er zurückgeht. Klasse Szene. Sich wieder hinsetzt zu Fletchers Überraschung. Ja. Und dann einfach selber die Band quasi übernimmt. Ja, er übernimmt also er fängt die Band. Genau, Fletcher will ja gerade ans Publikum richten, was als nächstes gespielt wird. Und er spielt quasi ihm in die Worte rein mit dem Schlagzeug und beginnt dann einfach und furios fängt er da, ich nehme mal an, Whiplash an und zieht dann alle seine Bandkollegen mit rein, sagt jetzt, ja komm, wir machen das jetzt. Ich zähle ein! Und genau, ich zähle ein. Fletcher steht da komplett fassungslos irgendwie, ist sauer. Irgendwie schon. Und er beginnt dann zu spielen. Ich glaube, jetzt oder später sagt er, oder deutet so ein Fuck you. Ja, genau, er gibt ihm dann noch so ein schönes Fuck you. Das war mega geil. ja, und dann, das Stück ist eigentlich zu Ende und er macht einfach nahtlos ein Solo als Übergangsstück. Exakt. Und das geht, glaube ich, gefühlt 5 Minuten oder so, indem er sich wie so ein Rausch spielt. Nur noch er, das, genau, er dreht da komplett frei, fühlt komplett die Musik und Fletcher kommt hin und sagt, was machst du da, was machst du da? Na, ich mach die Überleitung. Ja. Und spielt einfach weiter. Richtig. Und dann packt es auch J.K. Simmons ein bisschen. Ja, er beide sehr angegeilt voneinander plötzlich. Aber hier habe ich mir aufgeschrieben. Und, du hast ja aufgeschrieben, dass sie angegeilt sind. Dass Fletcher auf jeden Fall angegeilt ist. Weil er mit den Fingern auch so wackelt. Und er spürt es. Jetzt ist hier was Großes. Das ist der Moment, auf den er eigentlich gewartet hat mit seinen Schülern. Er kriegt jetzt quasi das, was er eigentlich immer wollte. Nämlich diesen Moment. Diesen einen Moment, diesen Schüler, der es wirklich drauf hat. Und da ergänzen die beiden sich in der Szene so, ich fand, schädlich, weil Andrew macht das ja, um ihm zu gefallen. Ja. Und er bekommt dann plötzlich diesen Respekt, die Anerkennung, die er immer wollte, nach all der Drangsalierung, psychisch, körperlich, körperlich. Er hat sich ja selber auch drangsaliert, wenn man die Hände sieht, die er da teilweise im Film hat. Er sich blutig gespielt komplett hat. Komplett blutig und kaputt. Und er hat sich ja auch, ich will es nicht sagen, in einen Unfall begeben, aber er hat ihn ja mit seinem Gerase im Auto auch provoziert, den Autounfall, weil er zu spät ist. An einer Stelle. Na gut, was kriegt denn dieser scheiß Bus auf einmal einen scheiß Platten? Ihm wird geschadet von Fletcher und er schadet sich selbst auch extremst. Mhm. Deswegen finde ich das eine absolut toxische Beziehung. Oh ja. Und ich finde, dass der Film das absolut nicht heroisiert, diese Methoden, sondern auf eine sehr gute, intelligente Weise das vielleicht offen darstellt, aber also halt nicht klipp und klar sagt, das war Kacke, sondern dass er mit diesem kranken Happy End, was es dann ja ist, quasi zeigt, wie toxisch, wie gefährlich das ist. Weil beide sind dann plötzlich, Fletcher, wie gesagt, hat das erreicht, was er wollte. Und der getretene, geschundene, gebrochene Miles Teller kriegt endlich die Anerkennung, die er immer wollte. Ja, genau. Also, ich meine, ohne diese Drangsalierung hätten wir doch dieses Solo nicht bekommen. Diese krasse Meisterleistung. Aber was noch cooler ist, ne? Pass auf. Fletcher hat das Solo bekommen. Miles Teller hat etwas noch viel Wertvolleres bekommen. Und zwar etwas, was er vorher auch nur ein einziges Mal gesehen hat. Und zwar das Lächeln von Terence Fletcher. Die letzte Szene des Films. Weiß nicht, ob es das wert ist. Ja, das macht das i-Tüpfelchen so auf dem ganzen ein Berg so an. So geiles i-Tüpfelchen. Wie toxischer Beziehung. Die Mundwinkel nach oben gehen. Also der bekommt mental einen Orgasmus, Fletcher. Definitiv. Und Miles gefällt das natürlich. Offenes Ende. Natürlich. Er hat seinen Daddy da beglückt. Eine der krassesten Erzählungen. Ich will hier noch ganz kurz darauf eingehen, wem wir diesen krassen Film überhaupt eigentlich zu verdanken haben. Haben wir noch gar nicht gesagt. Sowohl Damien Chazelle. Drehbuch als auch Regie von Damien Chazelle, der übrigens vorletztes Jahr Nee, oh, das ist schon 2017. Oh, ist das lange her. 2017 hat er nämlich seinen ersten Oscar bekommen und damit war er auch der jüngste Oscar-Preisträger mit 32 Jahren für La La Land. La La Land. No? Mhm. Der auch im Jazz-Kosmos spielt. Seine bisherigen Regiewerke sind auch sehr überschaubar tatsächlich. 7 Filme. Ja. Und 3 davon sind Whiplash, Aufbruch zum Mond, den du ja sehr, sehr, sehr schätzt. Den ich toll und La La Land. Und im Drehbuchbereich hat er sich auch 7-mal daran beteiligt. Und zwar natürlich Whiplash und La La Land hat er auch Drehbuch und Regie gemacht. Und, das wusste ich gar nicht, 10 Cloverfield Lane, den ich ja bei den zuletzt gesehenen Filmen letzte Woche hatte. Ja. Es ist auch hier wieder ein Kammerspiel. Das ist ja witzig. Was den Bogen zu The Menu schließt. Aber das war so gar nicht geplant. Ja, J.K. Simmons hat auch einen Oscar bekommen für Whiplash natürlich. Ja. Als Nebendarsteller. Und Miles Teller. Der ist wirklich überragend. Den kennt man übrigens aus Der Spinnenkopf auf Netflix. Und den fand ich nicht aus dem absolut genialen Top Gun Maverick, über den wir sicherlich auch bei der nächsten Special-Ausgabe sprechen werden. Müssen wir ja. Bleibt ja nichts anderes übrig. Um das noch zu ergänzen, ich habe ein Interview gesehen, in dem Damien Chazelle meinte, dass er wohl selber Jazz-Schlagzeuger ist und selber einen sehr toxischen Lehrer hatte. Also das scheint so ein bisschen autobiografisch zu sein, der Film. Oh, geil. Deswegen auch vielleicht der Kurzfilm 2013, um das erstmal das ein bisschen zu bearbeiten. Genau, richtig. Ich habe jetzt bisher noch gar nichts zu Synchronsprechern gesagt, weil unser Gespräch bis hierher einfach wirklich so feurig war und mich auch im Bann gezogen hat, wie der Film selbst. Wenn du möchtest, kann ich da noch ganz kurz drauf eingehen. Ja, na klar, mach okay. Du hast dich ja vorbereitet. Der Hauptsynchronsprecher von J.K. Simmons ist in diesem Film nicht zum Einsatz gekommen für Whiplash. Da wurde nämlich nur der viertmeiste Sprecher angewendet, und zwar Oliver Striezel. Das ist unser heutiger Synchronsprecher, den ich mitgebracht habe. Ich möchte aber, bevor wir über Oliver Striezel sprechen, ich möchte noch kurz Danke sagen. Und zwar an einen Synchronsprecher, der leider Gottes am 4. November diesen Jahres gestorben ist, also vor einem Monat. Oh. Und zwar war das Jan Spitzer. Die Hauptsynchronstimme, der hat J.K. Simmons am häufigsten seine Stimme verliehen. Seine letzte Sprechrolle für J.K. Simmons war im Jahre 2021 für Ghostbusters Legacy. Und neben J.K. Simmons hat Jan Spitzer unter anderem auch Chris Cooper gesprochen. Und da möchte ich gerne noch einmal, dass wir die Ohren für Jan Spitzer spitzen. Ein letztes Mal hören wir seine Stimme in diesem Podcast. Das FBI ist eine Welt der Waffen. Wer dieses Spiel nicht mitspielt, kommt nicht voran. Bisher kam in der Geschichte des FBI jeder Direktor aus den Reihen der Strafverfolgung. Leute, die schießen, Leute, die verhaften. Niemals aus den eigenen Reihen. So war es schon immer und so wird es auch immer bleiben. Aus welchem Film ist das? Das war Enttarnt, Verrat auf höchster Ebene von 2007. Habe ich nicht gesehen, aber Chris Cooper, als ich den dann gegoogelt habe, das Gesicht, ja, das kannte ich. Gehen wir mal rüber zu, also erstmal vielen Dank, Jan Spitzer, für deine Arbeit. Er ist übrigens am 16. Mai 1947 geboren und zwar in Sangerhausen. Ach, tatsächlich. Ja, Jan Spitzer aus Sangerhausen einfach. Das, was einfach gefühlt direkt um die Ecke ist. Kommen wir zum Hauptsynchronsprecher für Whiplash. Das war nämlich Oliver Striezel. Da habe ich auch direkt erstmal einen Einspieler. Und du sagst mir mal, welche Namen, weil Oliver Striezel ist unfassbar fleißig, welche Namen dir einfallen zu dieser Stimme? So, ihr treuen Gefolgsleute. Das Ende naht. Wir glaubten nie an den Tod. Doch, das war falsch. Denn der Staat dreht am Rad. Also, passt auf euch auf. Und hört viel Musik, denn das tut euch gut. Hier ist der Count. Mit dem endgültig allerletzten Countdown. Und der Rest ist Schweigen. Das war's. Das war übrigens aus Radio Rock Revolution. Und zwar Philip Seymour Hoffman. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist. Ja. Ja, klar. Okay. Also der Legende. Eine Legende. Leider auch viel zu früh gestorben. Ja. Ich glaube, Tribute von Panem war dann noch sein letztes Projekt, wenn ich mich nicht irre. Das kann gut sein, ja. Aber wen spricht er denn noch? Idris Elba habe ich auf jeden Fall rausgehört. Sehr gut. Und ich glaube, Samuel L. Jackson. Hat er ein einziges Mal gesprochen. Sean Bean zum Beispiel spricht er gerne. Dave Bautista spricht er auch immer mal. Einfach mal googeln, wie die so aussehen, wenn man jetzt gerade keine Gesichter vor Augen hat. Aber Oliver Striezel, unfassbar krass. Normalerweise finde ich auf den Seiten der Synchronkartei immer mal so zwei Hörproben. Vielleicht drei oder vier pro. Wie viel waren es hier? Pro Synchronsprecher. Hier waren es sage und schreibe 16 Hörproben. Das ist Wahnsinn. Total krass. Mickey Rourke, Lawrence Fishburne, Russell Crowe gesprochen, Josh Brolin gesprochen. Der ist sehr, sehr, sehr, sehr markant in seiner Stimme und kann die vielfältig einsetzen. Und der letzte Synchronsprecher, den man in diesem Film natürlich auch gehört hat, ist Roman Wolko, der Synchronsprecher für Miles Teller ist. Und der klingt so. Beeindruckend, Stiff. Glückwunsch. Hey, du bist jetzt berühmt. Ich meine nicht wegen dieser Sache mit Eric, du bist in den Nachrichten. Ja. Das war im... Aber war das jetzt Miles Teller im Deutschen? Das war Miles Teller im Deutschen. Krass. Und zwar aus dem Film Die Bestimmung. Da war er, glaube ich, das ist so einer seiner ersten Rollen von Miles Teller. Ah, der hat ja auch noch nicht so viel gemacht. Den habe ich nicht gesehen, aber... Die ganze Bestimmung, Divergent, da gibt es, glaube ich, irgendwie so drei Teile. Und bei Roman Wolko auf der Synchronkartei-Seite steht ne, Geburtstag, Anzahl Sprechrollen und dann steht da auch immer so eine kleine Information. Und zwar steht hier älterer Bruder von Johannes Wolko. Und ich denke mir so, Johannes Wolko? Wer ist kennt man den? Johannes Wolko. Also, einfach mal draufgehen, mal gucken. Johannes Wolko und die Leute, die er spricht. Ja, Shia LaBeouf hat Johannes Wolko mal gesprochen. Ist aber nicht ganz so wichtig, weil bei Johannes Wolko steht nämlich bei den Informationen Folgendes. Vielleicht errätst es. Was steht bei Johannes Wolko? Na, jüngerer Bruder von... Von Roman Wolko. Ach so, ja. Da habe ich dann auch wieder gemerkt, dass ich wieder zu tief in der Kartei drin war. Da habe ich mir dann gedacht, so, alles klar, gut, und raus. Ich gehe raus, ja. Und das waren meine Synchronsprecher für heute. Ja, sehr gut, sehr interessant, Mina. Dann habe ich noch in Anlehnung an, ja, in einer Woche ist Feierabend. In einer Woche ist Weihnachten. Und dahingehend würde ich dich sehr, sehr gerne mal fragen, Weihnachten ist für mich auch immer so eine Märchenzeit. Deswegen habe ich heute eine Frage mitgebracht, die sich um Märchen dreht. Welches Märchen magst du denn am liebsten, Yves? Hast du ein Lieblingsmärchen? Also familiär schauen wir immer die russischen Märchen. Oh ja, schön. Weiß nicht, wie das bei euch zu Hause gehandhabt wurde. Von früher aus, ja noch. Na klar. Oder halt DDR. Was ich ganz gerne mag, ist hier das mit Väterchen Frost. Ich glaube, Abenteuer im Märchenwald heißt das. Ich glaube auch, dass der so mit heißt, mit der einen Tochter, der ehelichen Tochter und dann, nee, warte mal. Die Mutter, Vater haben jeweils Töchter. Ja. Aber nicht zusammen. Und die eine Tochter von dem Vater wird ja so stiefmütterlich behandelt. Und die von der Mutter irgendwie so in den Himmel gehoben, obwohl die eine hässliche, faule Alte ist. Wie in allen Märchen quasi die Figuren dann gezeichnet werden. Genau. Und dann wird die halt irgendwie in den Wald geschickt oder so, um irgendwas zu holen, fährt durch den Frost, fasst versehentlich den Stab von ihm an und wird zu Eis und sowas. Hexe Baba Yaga kommt mit vor. Die typischen. Das ist mein Weihnachten. Mein Lieblingsmärchen ist Das kalte Herz. Immer schon. Tschechisch, ne? Das ist ein DDR-Märchen. Also, oder maximal noch tschechisch, aber ich glaube, doch DDR. Okay. Und mag ich halt auch sehr, weil ich halt auch ein Sonntagskind bin und ich konnte früher auch das Gedicht, was man vor dem Baum aufsagen muss, auswendig. Dass sich dieser Klabautermann nur Sonntagskindern zeigt und so. Ja. da habe ich früh irgendwie das Gefühl bekommen, dass ich was Besonderes bin. Aber naja, Sonntagskinder sind jetzt auch nichts Besonderes. Obwohl, nee, doch. Doch, ich bin was Besonderes. So. Ja, mit deiner guten Laune. Ich bin Montagskind. Ich glaube, das merkt man manchmal. Ey, das ist gut. Ich sollte sonntags kommen, aber habe zu lange gebraucht. Deswegen bin ich montags erst gekommen. Deswegen dein Charakter. Hm. Naja, wärst du mal Sonntag gekommen. Bis zu welchem Alter, Yves, hast du denn an den Weihnachtsmann geglaubt? Oder hast du vielleicht eine Geschichte? Das ist schwer zu sagen. Eine Geschichte habe ich nicht. Ich müsste jetzt schätzen, wie lange ich an Weihnachtsmann geglaubt habe. Ich würde vielleicht so zweite Klasse noch sagen. Mhm. Also 7, 8 ungefähr. Kann sich jetzt aber auch nicht mehr daran erinnern. Geht mir genauso, nee, ab welchem Punkt man dann gemerkt hat, ach so, das ist alles gar nicht. Also angeblich habe ich schon im Kindergarten gemerkt, weil einmal hat wohl mein Uropa oder so, irgendein Familienmitglied hat den Weihnachtsmann gegeben und ich habe aber den Ehering erkannt. Ah, cleverer Yves. Aber da kann ich mich selber nicht dran erinnern. Muss aber ein Klunker gewesen sein, wenn du den erkannt hast. Ne? Das ist bloß eine Geschichte, die mir selber immer wieder erzählt wird. Ja. Gegen Weihnachten. Ich weiß leider auch nicht mehr, wann ich aufgehört habe, an den Weihnachtsmann zu glauben, aber ich hatte panische Angst davor. Da kann ich mich noch im Kindergarten an eine Situation erinnern, wo der Mensch, der den Weihnachtsmann gespielt hat, halt diese ganz grauenvolle Plastikmaske hatte. Ach du liebe Zeit. Und vor dieser Plastikmaske bin ich panisch davon gerannt. Ja, das verstehe ich. Das weiß ich noch. Das ist ja gruselig. Wer macht denn sowas? Beruf verfehlt. Absolut, ey. Letzte Frage zum Thema Weihnachten. Kannst du dich noch daran erinnern, was das beste Weihnachtsgeschenk oder das schlechteste Weihnachtsgeschenk aus deiner Kindheit war? Wähle bitte eins. Eins. Ich sag dir das Beste. Ich war als Kind großer Fan der Power Rangers. Yeah. Und früher als Kind wurden die Weihnachtsfeste auch noch ein bisschen gefilmt für meine Eltern. Und es gibt eine Aufnahme, da sind wir gerade bei meiner Oma. Da sind noch mein Cousin, meine Cousine, Onkel, Tanten mit dabei. Großeltern mit. Mhm. Und ich packe das eine Geschenk aus und raste völlig aus, weil es so eine Power Ranger Actionfigur ist. Die man so zusammenstecken kann wahrscheinlich noch, ne? So ein Hauptcharakter da. Ah, einer, okay, alles klar. Es war jetzt keiner von den Swords, wie man sie nennt. Okay, in dem Moment, tief drin. Aber ja, bin ich komplett durchgedreht und hab dann nie, guck mal, ich hab einen Power Ranger, guck doch mal. Oh, Power Ranger. Ach, schön. Ja. Da freue ich mich gerade ein bisschen mit dir. Das war schon super. Mein bestes Weihnachtsgeschenk, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, war ein Discman. Mit dem Album von Britney Spears von damals hier. Wie Rock, geil. Sie hatte so ein Rock-Album. Eins ihrer ersten. Rockin' on Heaven's Door. Sanfte Grüße aus dem Schnitt. Ich muss hier noch einmal kurz mich berichtigen. Das war nicht das Album von Britney Spears, sondern von Janet Biedermann. Aus dem Jahre 2003 mit dem Titel Break on Through. Das muss ich auf jeden Fall jetzt noch richtig stellen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jedenfalls war das nicht nur irgendein Discman, sondern ein tragbarer Discman, der nicht bei jeder kleinsten Erschütterung gestoppt hat. Genau, da hatte hier so ein Schockdings. Schockdings da, genau. Na, die haben immer vorgepuffert in irgendeinem Speicher. Damit, wenn du eine Erschütterung hast und so der Laser irgendwie verrutscht oder so. Ja. Weil mega geil, hatte ich dann immer in meiner Hose so eingeklemmt, unter meinem T-Shirt hatte ich dann den Discman so und die Kopfhörer so durchs T-Shirt in die Ohren und ich war so stolz. Es gab halt zu der Zeit noch keine MP3-Player, dass ich mit diesem Discman draußen unterwegs Mucke hören konnte. Ach, war das schön. Ja. Krass. Und stylisch. Der war rot-silber. Hast du den noch? Gibt's den noch? Den habe ich leider nicht mehr. Der ist dann irgendwann, ich weiß nicht, ich weiß noch, dass ich habe ihn früh bekommen, so mit 11 oder so. Und mit 14 bin ich nach London gefahren mit dem Bus. Das war so mein Jugendweihegeschenk. Und ich weiß, dass ich ihn da auch noch dabei hatte. Das ist meine letzte Erinnerung, die ich an den hatte. Aber was danach daraus geworden ist, weiß ich nicht mehr. Aber so wie ich mich kenne, habe ich ihn kaputt gemacht. Wie zum Beispiel auch ein anderes Weihnachtsgeschenk. Ganz kurze Story. Mein Vater hat mir eine Carrera-Bahn geschenkt. Dachte, der Junge freut sich. Wir bauen die Carrera-Bahn auf. Er geht ganz kurz aus dem Zimmer aufs Klo. Ich kann es kaum abwarten. Nehme die Autos aus der Verpackung. Sehe, was ist denn da unten dran? Da ist ja so Silberzeug dran. So abgerupft. Oh nein. Und dann dachte ich mir so, das Auto, ich habe es halt nicht auf die Carrera-Bahn gestellt, sondern auf den Teppich. Hä, das steht nach oben ab. Das ist ja scheiße. Also habe ich mir eine Schere genommen und habe diese Nips, die das Auto in der Bahn behalten, abgeschnitten. Mein Vater kam wieder, der war stinkesauer. Die Autos haben mehr gekostet als die Carrera-Bahn. Ja. Scheiße. Natürlich habe ich nochmal zwei Autos bekommen, aber auch echt einen Todesblick. Sorry, Daddy. Oh Mann, oh Mann. Gut, nachdem wir das alles besprochen haben, möchte ich dich sehr, sehr gerne noch auf eine kleine Erkundungstour rund um Filme in unserer Rubrik Nice oder Scheiß einladen. Ich bin sehr gespannt und interessiert. Heute ein Mix. Es sind insgesamt 9 Filme, 3 aus jeder Schwarte, und zwar 3 Weihnachtsfilme, 3 interessante Filme, die ich nirgendwo mit reinbringen kann in irgendein Genre, und 3 Horrorfilme. Wir fangen mal mit den Weihnachtsfilmen an. Ja. Mein persönlicher Favorite, den ich jedes Jahr gucken muss und der vielleicht auch ein kleines Guilty Pleasure ist, der mich aber mit meinem Papa sehr, sehr nah bringt, ist Arnold Schwarzeneggers kleiner Ausrutscher Versprochen ist versprochen. Ich hasse ihn. Nein, Scheiß. Was? Ich hasse den Film, der ist zum Kotzen. Boah, jetzt bin ich fast schon böse, ey. Versprochen ist so geil. Okay. Mhm. Bad Santa. Oh, nicer Scheiß. Nicer Scheiß. Hast du auch den zweiten Teil gesehen? Billy Bob Thornton in einer Topform. Der zweite ist leider nicht mehr ganz so gut, aber trotzdem unterhaltsam. Mhm. Ja, von ihm gibt es ja auch die Serie Goliath, falls du die noch nicht gesehen hast. Die ist sehr gut. Sehr gute Empfehlung. Ich habe nur die ersten 2 Staffeln gesehen. Gibt es, glaube ich, noch eine dritte, ne? Ja. Aber die erste gerade ist sehr, sehr gut. Absolut. Dann der letzte Weihnachtsfilm, und den habe ich an der Arbeit schon mal erwähnt, da weißt du auch, dass ich ihn jedes Jahr gucke, deswegen will ich mal fragen, wie du denn eigentlich findest, den Zweiteiler 2 Weihnachtsmänner. Boah. Christoph Maria Herbst, Basta Pastewka. Ich habe da vielleicht nur mal eine Szene gesehen, kann ich tatsächlich gar nicht wirklich was dazu sagen, tut mir leid. Nicht gesehen. Ey, vielleicht schaust du ihn irgendwie dieses Jahr mal. Er ist auf Netflix, wie gesagt. Genau, ist auf Netflix anzugucken und ist halt so eine schöne deutsche Road-Movie-Komödie. Ja. Mit einem sehr gut gelaunten und einem sehr schlecht gelaunten Menschen. Und irgendwie hat das was. Das ist eine schöne. Das ist doch fast wie bei uns. Das ist doch fast wie bei uns hier. Dann, die Filme, die ich in kein Genre so richtig reingebracht bekomme, habe. Aber ich will mal wissen, wie du die findest. Looper. Sehr gut. Den habe ich im Kino gesehen damals. Nicer Scheiß. Nicer Scheiß sogar, sehr schön. Ja, den fand ich sehr gut. Ja, an Looper stören sich ja auch einige, weil das halt so... Weil er schlechter ist als Time Cop mit Van Damme? Unterschreibe ich genauso. La La Land. Nice, nice. Geiler Scheiß. Nice, nice. Geiler Scheiß. Ich glaube, ich habe ihn 2 oder 3-mal im Kino. La La Land hat mich des Todes gelangweilt. Echt? Ja. Bin ich kein Freund von dem Fan. Der holt mich voll von dem Film. Ich bin kein Freund von dem Fan. Oh, heute ist aber gut. Was hältst du denn vom Film Birdman? Den habe ich nur einmal gesehen. Ich fand eine nice, aber ich habe mehr erwartet damals. Also das, was mir immer in Erinnerung bleibt, ist die Szene, du hörst ja die ganze Zeit im Hintergrund diese Musik. Genau, und an einer Stelle kommen die an der Band, die da irgendwie hinter der Bühne gerade übt oder so, vorbei. Und da merkt man, dass die eigentlich so die ganze Zeit zu hören ist scheinbar, während die üben. Und das gar nicht drüber gelegt ist. Also jedenfalls wird der Eindruck erweckt in der Szene. Ah ja, gut. Okay. Das fand ich ganz nett. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ist auch einfach ein super Film über das Schauspiel im Theater. Ich mag ihn sehr gut. Ich mag ihn sehr gern, meine ich. Was war jetzt deine Meinung? Wow, nice. Aber willst du mit wow auch davor? Vielleicht müsste ich einfach nochmal gucken. Aber wow, nice könnte auch bedeuten, boah, so. Nice. Dann mach nice. Okay, nice. Machen wir nice. Ich gehe kurz auf die Toilette, sonst halte ich es nicht mehr aus. Das schneide ich gleich raus. Okay. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Da, da, da, da, da, da, da, da. Nochmal sanfte Grüße aus dem Schnitt. Ich habe dann erst gesehen, dass Eve hier ein bisschen gesungen hat und deswegen habe ich mir erlaubt, das drin zu lassen. Sagt's ihm nicht. Er hört den Podcast nämlich nicht. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Rubrik, und zwar drei Horrorfilme. Es sind drei französische Horrorfilme, wahrscheinlich sogar die bekanntesten französischen Horrorfilme. Wir legen los mit High Tension. Kann ich nichts zu sagen, nicht gesehen. Nicht gesehen. Ich habe die anderen beiden bestimmt auch nicht gesehen. Da müsstest du jetzt meinen Opa fragen, der ist ein Horrorfan. So viel zu den bekanntesten französischen Filmen. Der erste gleich erstmal nicht gesehen. High Tension. Echt eine Empfehlung. Ist ein krasser Film, wo es am Ende halt... Nee, ich sag gar nichts dazu. Nee, sag mal nichts. Ich weiß nur, mein Opa findet ihn sehr gut. Ja. Der zweite Film wäre dann Martyrs. Wüsste jetzt nicht mal, dass ich das schon mal gehört hätte. Nicht mal gehört. Da geht's um... französischer Film, na klar, ne? Eine Frau, ich würde fast schon sagen, eine Gestalt, wird... aufs Übelste gequält, so um zu erlangen, dass man in einen Zustand zwischen Leben und Tod kommt. Aha. Und das ist das Ziel des Films. Der ist ultra brutal, lässt sich kaum wirklich anschauen. Ich würde mir das auch gar nicht angucken, wenn ich das so höre. Tut mir leid, aber der ist fucking gut. Also als Horrorfilm-Fan, Martyrs, direkte Empfehlung. Und ich weiß, Winter, kurze Weihnachten, haben auch viele gerne mal einen Horrorfilm. Also Martyrs kann ich euch empfehlen. Bitte das französische Original, da gibt es nämlich auch ein Remake. Das bitte nicht gucken. Also nicht gesehen. Naja, der letzte Film, davon gibt es auch ein amerikanisches Remake. Der originale französische Film ist viel besser und er trägt den Namen Inside. Nein. Auch nicht gesehen. Es tut mir leid. Nee, mir tut's leid, dass ich da... ein bisschen zu nischig abgebogen bin. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber wenn das jetzt auch wieder so ein Quäler Horror Inside, ist, krasser Film. Der spielt nämlich an Heiligabend. Eine Frau alleine zu Hause. Ihr Mann ist anscheinend tot. Und sie ist hochschwanger. Kurz vorm Entbinden quasi. Ist Weihnachten alleine. Und dann steht auf einmal eine fremde Frau vor der Tür. Und diese fremde Frau will etwas. Und zwar das Kind, was sich im Bauch befindet. Und das möchte sich diese Frau da draußen mit allen Mitteln auch holen. Das ist der Film. Der ist blutig, sag ich dir. Gut, nachdem wir Filme besprochen haben, die du gesehen hast und auch nicht gesehen hast, wirst du dir wahrscheinlich auch nicht angucken. Schade. Können wir nun so langsam zum Outro kommen. In die Richtung, was können wir denn von diesem Jahr noch erwarten? Nur noch eine Folge. Und zwar ist es keine Folge 008, sondern Eve hat sich einen tollen Namen ausgedacht für das Format, wenn wir Gäste da haben. Eve, also wir haben uns darauf geeinigt, Spezialfolgen speziell zu benennen. Und wir haben uns darauf geeinigt, die Spezialfolgen Freikarte 1, 2, 3, 4, etc. zum Betiteln. Ja. Dementsprechend ist die nächste Folge die Freikarte 01, 001, wie auch immer, in der wir, wie gesagt, das Kinojahr Revue passieren lassen, auf spezielle Filme eingehen, ob gut oder schlecht, gut besucht, schlecht besucht. Und ich glaube, wir werden da ein schönes, nettes interessantes Gespräch mit Katharina haben. Ja. Und die freue ich mich schon drauf, ja. Freue ich mich auch sehr drauf. Sie glaube ich auch. Sie weiß noch nicht, wann wir, also wir wissen noch nicht, wann genau wir es aufnehmen, aber wir wissen, wann es rauskommt, nämlich am 30. Genau. Markiert es euch, letzte Folge dieses Jahr von der letzten Reihe Parkett am 30.12. Und dann geht es ganz normal am 13. wieder mit den normalen Filmbesprechungen genau. weiter. Dann nochmal zur Erinnerung, Persepolis und Glass Onion im Detail. Absolut. Ja, bitte lasst uns Feedback da, wie immer, auf Twitter, Instagram, per E-Mail. Wir freuen uns sehr. Ob positiv oder negativ, gern auch weiterhin Sprachnachrichten schicken, nicht vergessen. Wir warten da haben wir geduldig. Auch eine, die ihr gleich hört, von unserer Kollegin Eva. Bin ich auch sehr gespannt. Und dann habt eine schöne Vorweihnachtszeit noch. So lange ist es ja nicht mehr. Ach so, weißt du, was zu Weihnachten auch immer passt? Weihnachten, Sterne, 5-Sterne-Bewertungen vom Podcast. Ah, das wäre doch was. Gute Bewertungen da bitte. Ja, das hilft sehr gerne. Uns allen. Das so ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ich würde mich sehr über 5 Sterne einfach dieses Jahr freuen zu Weihnachten. Ich mich auch. Das wäre toll. Dann eine schöne Zeit. Wir sehen uns, hören uns am 30. wieder. Angenehme 2 Wochen. Sanfte Grüße an alle. Sanfte Grüße, Dominik. Wir verabschieden uns. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. So, ich mache jetzt aus. Sanfte Grüße, lieber Dominik. Sanfte Grüße, lieber Yves. Hier ist eure Kollegin Eva. Ich wollte es meinen VorgängerInnen mal gleich tun und auch 2 Filme empfehlen. Als erstes eine Dokumentation, habt ihr bisher noch nicht das Genre. Ist eine Netflix-Dokumentation, eigentlich mag ich die gar nicht so gern, weil ich finde, die sind oft sehr übertrieben dargestellt, aber das ist eine, die nur mit Originalaufnahmen arbeitet, ohne Offsprechende oder Kommentar, mit dem Namen Gladbeck, das Geiseldrama, wo es eben um das Geiseldrama geht, wo ja Polizei und JournalistInnen sehr versagt haben. Sehr schockierend, sehr gut aufbereitet, hat glaube ich auch den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Und wenn man mal zwischendurch was zu lachen haben möchte, dann kann ich immer wieder Hot Fuzz gucken. Großartige Kriminalkomödie. Macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Weiter so mit dem Podcast und bis auf Arbeit.